الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله. فشا فوتراجيستس تفلت فتاوى العلمة النجدية دي فتاوى من العلماء خاص نجد ويس نجد نيمن Nein, Nejd ist in, auf der arabischen Halbinsel. Ja? Welche Städte gehören zu Nejd heute? Riyadh, Qasim, also Bureida, Uneiza, Dir'iyya und so weiter und so weiter. Ja? Nejd könnt ihr auf der Karte gucken. Die Fatawa heißen immer Fatawa al-Immat al-Najdiyya. Aber wir werden sehen, dass da auch andere Ulema drinnen sind, wie zum Beispiel Fatawa von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Er war keiner von Ahlul Najd, sondern er war aus von Scham, Rahimahullah Ta'ala. Ja? Oder Imam ibn al-Qayyim, der war aus, ja? Wo war ibn al-Qayyim? Auch im Scham, ibn Kathir. Wo war ibn Kathir? Auch bei ibn Taymiyyah. Also, der war auch in Bagdad. Das waren also die Schüler von Sheikh al-Islam. Die werden auch hier erwähnt. Imam Qurtubi wird auch erwähnt. Imam Taberi wird erwähnt. Ja, ihre Aussagen. Wollen wir inshallah ta'ala. Nächste Fatwa ist von Sheikh Sulaiman ibn Abdillah rahimahullah ta'ala, wo er sagt: ولا ريب أنه لو قال أحد من المشركين لا إله إلا الله ونطق أيضا بالشهادة أن محمدا رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئا من الشرك فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه. Er sagt, es gibt keinen Zweifel, wenn irgendeiner von den Mushrikin sagt La ilaha illallah und noch dazu er spricht den anderen Teil der Shahada, وَأَنَا مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. Er aber, er weiß nicht, was Al-Ilah bedeutet. Er weiß nicht, was Al-Ilah ist. Ja? Und er weiß nicht, was die Bedeutung von Rasul ist. Ja? Er betet aber und er fastet und er macht Hajj. Aber all das, er weiß nicht, was das ist, er versteht es nicht. Ja? Aber er sieht die anderen Menschen, wie sie das verrichten, wie sie das machen. Und er folgt ihnen in dieser Sache und macht es. Auf der anderen Seite macht er keine Taten des Schirks, ja, offensichtlichen Schirk und so weiter. Ja, es gibt keinen Zweifel, dass diese Person kein Muslim ist. Ja, diese Person ist kein Muslim. Obwohl er La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt, obwohl er betet und fastet und Hajj macht. Aber all das weiß er nicht, er versteht es nicht. Aber er folgt anderen Leuten bei dieser Sache. Er weiß nicht, was Ilah ist, er weiß nicht, was Rasul ist. Ja? Und diese ganzen Taten, die er verrichtet, er versteht sie nicht. Er kennt den Sinn nicht dieser Sachen. Aber er folgt anderen in dieser Sache. Es gibt keinen Zweifel, dass diese Person nicht Muslim ist. Er ist nicht in Islam reingekommen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja, ja. Und die meisten sogenannten Muslime in unserer Zeit sind von dieser Sorte. Er macht Hajj und er macht dies. Aber die wirklich wichtigen Sachen, die wirklich wichtigen Sachen, kennt er nicht. Und es ist auch kein Wunder. Ihr wart gestern bei der Khutbah. Wir haben über die bösen Ulema gesprochen. Ja? Bei so vielen bösen Ulema, wer soll ihnen das denn beibringen? Wenn die bösen Ulema, ja, die im Fernsehen sprechen und die offiziellen Ulema, sie erwähnen diese ganzen Sachen nicht. Warum? Weil es passt nicht gut zu ihren, wie sagt man das? Finanzen. Zu den Finanzen. Verstehst du mich? Weil deswegen erwähnen sie diese ganzen wichtigen Sachen nicht. Sondern sie erwähnen Nebensachen. Sie erwähnen Sachen, die, ich sage nicht, unwichtig sind. Im Islam gibt es nichts Unwichtiges. Aber sie erwähnen Sachen, die nicht das Allerwichtigste sind. Ja? Und ich sage euch was, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Einer der Eigenschaften von diesen bösen Ulema ist, Ulema Usu, sie hassen Mujahideen. Und sie hassen Ulema al-Jihad. Sie hassen diese Leute. Warum? Weil sie wissen, dass diese Leute besser sind als sie. Und dass sie niemals ihre Deraja erreichen werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah hat den Mujahideen Allah bevorzugt die Mujahideen über die, die nicht in den Kampf gehen, mit was? Ajran Azima, mit einer gewaltigen Belohnung. Warum sind sie besser? Weil die Mujahideen bekommen eine gewaltige Belohnung und die anderen nicht. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala, damit nicht jemand kommt und sagt, das ist aus dem Kontext gezogen. Ja? Versteht ihr, Ibarat? Einer ihrer Eigenschaften und zweitens, sie, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم bis Ende der Ayah. Sag, wenn euch eure Väter und eure Söhne und eure Brüder und eure Frauen und eure Familien und eure Wohnungen und euer Hab und Gut und so weiter, bis Ende der Ayah sagt Allah, أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. Ja? Wenn euch all das lieber ist als Allah und sein Prophet und der Dschihad auf Allahs Wege, فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ. Wartet nur ab, bis Allah seine Entscheidung getroffen hat. Ja? Allah droht diesen Leuten. Subhanallah. Und nicht nur das. Diese bösen Ulema, die nicht die Wahrheit sagen wollen, die nicht diese wichtigen Sachen den Menschen erklären. Deswegen werden wir sehen, dass beim Hajj es kommen tausende, tausende, tausende Leute. Aber nur eine kleine Zahl sind echte Hajjis. Nur von nur einer ganz geringen Zahl nimmt Allah den Hajj auch an. Weil wenn jemand das nicht versteht, wenn jemand nicht weiß, was Ilah ist, wenn jemand nicht weiß, was Rasul ist, wenn jemand nicht die Bedeutung von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah versteht, wenn er sie nicht kennt, wird Allah von ihm Hajj nicht annehmen. Ja? Und diese Ulema erwähnen das nicht. Sie bringen dir bei, nicht einmal das bringen sie den Hajjis bei. Hauptsache du bezahlst und gehst dort und guckst, machst ein paar Fotos, kommst zurück und alle nennen die Hajji Hajji und du kannst nicht einmal La hawla wa la quwwata illa billah, du kannst nicht einmal Erkan al-Shahada, du kannst nicht einmal Erkan al-Islam oder Shurut al-Islam, du kannst nicht einmal Abdest nehmen nach Sunnah. Also, aber das ist alles irrelevant. Du Hauptsache du bezahlst 3000 Euro Hajj und gehst dorthin, schießt ein paar Fotos, bringst den Kanister Semsem und trinkst und glaubst, du kommst in Jannah. Aber du kommst nicht in Jannah. Muschlikin haben Semsem vor dir getrunken. Jahrtausenden von Ibrahim a.s. bis zum Großvater von, okay, der war eine Weile begraben, zugeschüttet, dann hat man ihn wieder aufgegraben. Uninteressant. Ja? Die Muschlikin haben Semsem vor dir getrunken und trotzdem kommen sie in Jahannam. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt diese bösen Ulema, die nicht die Wahrheit erzählen wollen. Ja? Und wie subhanallah, schauen wir uns diese Gruppe heute an und wir werden sehen, dass sie diese Eigenschaft haben, dass sie Dschihad und Mujahideen hassen. Ja? Und Allah beschreibt sie als Munafikin und sagt, Aradu bi an yakunu ma'al khawalif. Sie sind damit zufrieden, damit sie zu Hause bleiben mit denen, die nicht in den Kampf ziehen. Radu bi dhalik. Radu bi an yakunu ma'al khawalif. Die sind zufrieden, dass sie zu Hause bleiben mit denen, die nicht in den Kampf ziehen. Alte Leute, schwache Leute, Kranke, Frauen und so weiter und so weiter. Ja? Und was sagt der Prophet? Ja? Man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwa mata ala shubati min an-nifaq. Wer nie gekämpft hat und er hat auch nicht die Nähe zu kämpfen, ja? Und so stirbt, er stirbt mit Eigenschaften des Nifaqs, der Heuchler. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. So viel zu diesen bösen Ulema. Das ist mir eingefallen, diese Eigenschaft, die wir nicht gestern erwähnt haben. Ja? Allah muss sagen, manche Brüder, die nicht Deutsch verstehen, denen sah die Freitagspredigt lange aus. Also denen sah das ziemlich... ich habe zu lange geredet, ihrer Meinung nach. Ja? Aber der Grund dafür ist, Allah a'lam, weil sie nicht gut Deutsch verstanden haben. Ja? Aber khairin, inshallah, das Wichtigste ist, dass... Das ist ja das. Und daran hat wahrscheinlich der, also haben die Brüder nicht gedacht. Ja? Die anderen Brüder, die nicht zum Beispiel Bosnisch verstehen. Es ist trotzdem. Und er sagt nichts. Halas. Es ist so, wie es ist. Hörst du die Khutba, alhamdulillah, kann man nichts machen. Ja? Deswegen sollte man fair sein. Versteht ihr mich, Barakallahu? Man soll fair sein. Man soll... Allah muss dann, man soll sich nicht aufhören wie ein kleines Kind. Wenn man ihm einmal etwas nicht gibt, dann beginnt er gleich zu. Wie nennt man das? Zu rehren? Ja, Allah muss dann. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Auf jeden Fall diese Sache, die wir erwähnt haben, sagt Suleiman bin Abdullah رحمه الله, وهذا الذي أفتو به جلي في غاية الجلال لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. Und diese Sache, also diese Fetwa, die sie ausgesprochen haben, die islamischen Gelehrten, über denjenigen, der Shahada nicht versteht, egal ob er Gebet verrichtet oder nicht verrichtet, wenn er Shahada nicht versteht, ist alles umsonst, la hawla wala quwwata illa billah. Er sagt, diese Fetwa ist, wie sagt man das, Jali, fi ghayat al-jala, sie ist edel, edel und sehr, sehr, sehr wertvoll. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَخْتَلِفَ فِيهِ اثْنَانِ. Und es ist unmöglich, dass zwei Leute Meinungsverschiedenheit haben bei dieser Sache. Ja? Ich frage euch, wenn jemand diskutieren möchte, es ist nicht so wie in Tschetschenien, du sagst irgendwas, die kommen und wollen dich und bringen dich nicht aus der Moschee raus. Jeder, der, wenn jemand Shahada nicht versteht, er weiß nicht, was La ilaha illallah Muhammad Rasulullah bedeutet. Nützt ihm Shahada, nützt ihm das Gebet was? Nützt ihm Hajj was? Nützt ihm das Fasten etwas? Nein, Wallah, es nützt ihm nichts. Wir sehen sehr oft Leute, sie fragen, was ist mit jemandem, der fastet den ganzen Ramadan durch, aber er betet nicht. Wenn die Gelehrten von Mazhab al-Hanafi sagen, er hat inshallah was von diesem Fasten, dann können wir das verstehen. Sie sagen ja, das Verlassen des Gebetes ist nicht Kufr. Okay? Aber so etwas hören wir von Leuten, die sagen, das Verlassen vom Gebet ist Kufr. Und dann kommt er und sagt, ja, aber er hat schon was vom Fasten. Das ist der Nakut. Wenn die Ulema von Mazhab al-Hanafi das sagen, das verstehen wir, inshallah ta'ala. Das ist ihr Mazhab. Aber wenn du das sagst, okay, was ist mit jemandem, der nicht betet? Er sagt, ja, wie soll ihm dann Ramadan Fasten was nützen, wenn er Kufr begangen hat, indem er das Gebet verlassen hat? Das ist totaler Tanakut. Aber Leute sind sich, die denken nicht nach, die wollen Vortrag machen, die wollen reden und Allah muss dann, das ist schon ein bisschen inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oder wenn jemand kommt und sagt, wenn jemand nicht betet, wir sagen, es ist ein Muslim. Aber die Texte sagen etwas anderes. Das ist wohl lustig. Echt? Hadithe sagen, er wäre ein Kafir. Wie kannst du denn sagen, er wäre ein Muslim? Allah muss da. Khairin inshallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Die nächste Fetwa ist von Sheikh Abdurrahman bin Hassan. Rahimahu ta'ala. Er sagt, اعلم رحمك الله تعالى أن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بمعرفة معناها وهو نفي الإلهية أما سوى الله والبراءة من الشرك في العبادة وإفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة. Er sagt, wisse, möge Allah dir gnädig sein, möge Allah mit dir Gnade haben, dass die Wörter des Ikhlas, der Reinheit, die Wörter der Reinheit, La ilaha illallah, sie nützen demjenigen nicht, der sie ausspricht und dabei nicht ihre Bedeutung kennt. Die Bedeutung, wa huwa nafi al-ilahiyya amma siwa Allah. Und die Bedeutung von La ilaha illallah ist, dass du die Ilahiyya, die Gottheit oder die Gotteseigenschaften, dass du das von jedem anderen verneinst, verleugnest. Dass du sagst, keiner hat die Eigenschaft der Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bara'atu min ash-shirki fil ibada, und das Distanzieren und Lossagen von Schirk in der Ibada. Wa ifradu Allah ta'ala bi jami' anwa' al-ibada, und dass du jede Art von Gottesdienst, von Ibada, dass du sie zu wem richtest? Allah. Zu Allah einzig und alleine, tabarak wa ta'ala. Am Anfang war es bei den Christen der allmächtige Gott. Dann wurde es der allmächtige Gott und Mutter Gottes. Und dann wurde es der allmächtige Gott und Mutter Gottes und Jesus. Und dann wurde es, dann gibt es auch noch Petrus. Ja? Habt ihr nie gehört, wie sie auch Petrus rufen? Ja? Herr Gott, Jesus, Maria und Petrus und dann Josef und dann Markus und Johannes und Matthäus. Und alle diese Götter, das sind Götter für die. Sie rufen sie. Sie sagen, nein, das sind keine Götter. Gott ist nur einer. Gott ist nur einer. Aber ihr habt die Eigenschaften Gottes allen diesen Geschöpfen gegeben. Und ihr würdet dadurch Götzen dienen. Ihr habt sie zu euren Göttern gemacht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Das ist klar. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Ayo. Ihr wisst ja, wo Adi ibn Khatim radiallahu anhu, ein Christ, der Islam angenommen hat. Na? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, اتخذوا أهبارهم وركبانهم أربابا من دون الله. Sie haben ihre Mönche, ihre Priester und Mönche als Götter neben Allah angenommen oder genommen. Und Adi ibn Hatim sagte, ja Rasulullah, wir haben die nicht angebetet. Also unsere Priester und unsere Mönche und Herrscher, wir haben sie nicht angebetet. Na, okay, der Prophet sagt, alayhi salatu wassalam, habt ihr, wenn sie euch etwas befohlen haben, was Allah verboten hat, habt ihr ihnen gehorcht? Er sagt ja. Und wenn sie euch etwas verboten haben, was Allah euch befohlen hat, habt ihr ihnen gehorcht? Was sie ihnen gehorsam in dieser Sache? Er sagt ja. Tilke ibadatuhum, sagt der Professor Ahmed. Auf diese Art und Weise habt ihr sie angebetet. Ja? Subhanallah. Wie klar das ist. La hawla wa la quwwata illa billah. Al jahlu bi shirk. لا يحصل به شيء مما دلت عليه لا إله إلا الله ومن لم يكن بمعنى هذه الكلمة ومضمونها فليس من الإسلام في شيء الجهل بشرك das Unwissen wenn es sich um Schirk handelt, dass du den Schirk nicht kennst, du weißt nicht, was ist Schirk, was sind seine Arten, wie kann man zum Muschrik werden, was bringt mich dass ich dazu was bringt mich dazu, dass ich Schirk begehe? Was ist dieser Schirk, von dem ich mich distanzieren muss? Al-Jahl bi-Schirk. Wenn man Unwissen hat bei diesem Schirk, la yahsulu bihi shay'un mimma dallat bihi la ilaha illallah. Wenn du zu gleicher Zeit den Schirk nicht kennst, wenn du Jahil bist, was den Schirk angeht, du hast nichts erreicht mit diesen Wörtern von la ilaha illallah, als du sie ausgesprochen hast. Diese la ilaha illallah ist total ungültig, wenn du den Schirk nicht kennst. Verstehen Sie mich, Barakallahu fikum? Den Schirk musst du kennen, damit du dich von ihm lossagst, distanzierst, dass du dich von ihm reinigst, von großen und kleinen Schirk, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa man lam yakun bi ma'na hadhihi al-kalima wa madmuniha falaysa min al-islam shay. Fi shay. Und wer nicht die wahre Bedeutung dieser Wörter in Tat umsetzt und all das, wozu dich diese Wörter aufrufen, wenn du sagst, ich bezeuge, dass niemand angebetet werden darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und ich bezeuge, dass Muhammad alayhi salatu wa salam sein Gesandter und Diener ist. Ja? Wenn du das sagst, was bringt dich dazu? Dass du bleibst so, wie du bist? Oder dass du total dein Leben veränderst? Ja? Wenn du la ilaha illallah sagst, aber bleibst auf deinem alten Jahiliya-Leben, dieses La ilaha illallah hast du noch so ausgenommen? Es ist nichts. Sagst La ilaha illallah, betest nicht. Sagst La ilaha illallah, gehorchst Allah nicht. Sagst Muhammad Rasulullah, gehorchst Muhammad alayhi sallam nicht. Dieses La ilaha illallah ist ungültig. Du hast irgendwas gesagt, was nicht zählt. Verstehst du mich? Denn wenn du La ilaha illallah sagst, bedeutet, oh, Allah ist der Ilah. Er ist der Gott. Er ist der Herrscher. Er ist der Allmächtige. Er ist der, der befehlt. Er ist der, der verbietet. Der Barik wa ta'ala. Ja? Wenn du sagst, Muhammad Rasulullah, was bedeutet das? Das bedeutet, Muhammad ist der Gesandte Gottes. Allah hat ihn geschickt. Ja? Allah persönlich, der Barik wa ta'ala, hat ihn geschickt. Wie Jesus und Moses und Abraham und alle anderen Propheten. Allah schickt ihn, damit er uns zeigt, wo es lang geht. Dass sein Leben Beispiel für uns ist. Dass er unsere Qudwa ist. Wie sagt man Qudwa? Ich? Vorbild. Barakallahu fikum. Aywa. Wenn du sagst, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, aber all das hast du nicht. Dieses La ilaha illallah ist ungültig. Verleise min al-Islami fi shay. Und so einer hat mit Islam nichts zu tun. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Nächste Fetwa. Diese Fetwa haben wir schon einmal erwähnt. Die wird wahrscheinlich auch mehrmals wieder vorkommen, aber merkt euch die gut, inshallah ta'ala. Ja? Dies auch von Sheikh Suleiman bin Abdullah rahimahullah ta'ala, was sagt: Man sarafa shay'an mimma la yasluhu illa lillahi min al-ibadat li ghayri Allah, fahuwa mushrik, walau nataqa bi la ilaha illallah, idh lam ya'mal bima taqtadihi min at-tawhid wal-ikhlas. Wenn irgendwer irgendetwas, was nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt und gehört, wenn er irgendeiner dieser Sachen jemanden anderen gibt, oder ihr eine Ibadah oder Eigenschaft jemand anderen zuschreibt, فهو مشرك. So einer ist ein Mushrik, ein Götzendiener. وَلَوْ نَتَقْلَ بِلَا إِلَهِ اللَّهِ Auch wenn er La ilaha illallah ausspricht, so einer ist trotzdem Mushrik. إِذْ لَمْ يَعْمَلْ بِمَا تَقْتَدِهِ مِنَ التَّوْهِدِ وَالْإِخْلَاسِ Warum? Weil er handelt nicht nach dem, wozu ihn dieser Tawhid und dieser Ikhlas, diese Reinheit des Glaubens aufruft. Ja? Wenn du sagst, Ikhlas, Reinheit. Wir haben einmal erklärt, was Ikhlas bedeutet. Suratul Ikhlas erklärt dir, was reiner Glauben bedeutet. Dass du sagst, Kul huwa Allahu ahad. Er ist Allah, der eine, der einzige. Mit allen seinen Eigenschaften. Tabarak wa ta'ala, in seinen Namen, in seinen Taten und der Ibadah, also unserer Ibadah ihm gegenüber. Kul huwa Allahu ahad. Er ist Allah der Eine. Einer in was? In seiner Rububiyyah und in seiner Uluhiyyah und in seinen Esma'i wa Sifat. Tabarak wa ta'ala. Ja? Allahu samad. Er ist Zuflucht für jeden. Ja? Lam yalid. Er hat niemanden geboren. وَلَمْ يُولَدْ Und wurde nicht geboren. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا Er hat. Und nichts ist ihm jemals gleich oder vergleichbar. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das bedeutet reiner Glauben. Aber wenn du sagst, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, aber du gibst irgendeine Eigenschaft jemand anderen, die nur Allah gebührt. Zum Beispiel, du sagst, er darf Gesetze machen. Da hast du deine La ilaha illallah zerstört. Dann hast du deine Sura, Kul huwa Allahu ahad, nicht La ilaha illallah, aber man darf diesen Sheikh rufen. Ja, Sheikh, ja, Fulan, ja, Allan, du rufst irgendeinen Toten, wa yasin billah. Dann hast du dieses, der ist dein Gott geworden. Oder du rufst, O Jesus im Himmel. Oder O Maria, Mutter Gottes. Du hast Götter gerufen im Allah. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wisst ihr, was Ikhlas bedeutet? Reinheit des Glaubens. Ikhlas bedeutet das gleiche wie Tawhid. Ja? Von Wahid, eins. Mit nichts anderes vermischt. Ja? Es ist mit nichts anderes vermischt. Nicht mit Schirk vermischt. Das bedeutet Ikhlas. Barakallahu fikum. Nächste Fetwa von Sheikh Abdirrahman bin Hassan. Ja? Der sagt, وَالْمُشْرِكُ قَدْ أَكَسَ مَدْلُولَ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ فَأَثْبَتَ مَا نَفَتْهُ وَنَفَى مَا أَثْبَتَتْهُ مِنَ الْإِخْلَاصِ Der Mushrik hat die Bedeutungen verdreht. Er hat die Bedeutung verdreht. Also die Bedeutung von La ilaha illallah hat er verdreht. Ja? Und er hat La ilaha illallah, er hat das bezeugt, was La ilaha illallah verbietet und verneint. Und er hat das abgeworfen, ja? Was La ilaha illallah von ihm verlangt. Und das ist wirklich so. Jeder Mushrik heutzutage, Allah will, dass man nur ihn anbetet. Der Mushrik hat diese Ibadah jemand anderen geschenkt. Ist das nicht so? Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du La ilaha illallah sagst, das bedeutet, so unter anderem, dass Allah der Gesetzgeber ist. Dass sein Gesetz von ihm, wir sind verpflichtet, dieses Gesetz zu befolgen, tabarak wa ta'ala. Ein Mushrik kommt und sagt, nein, wir haben unsere eigenen Gesetze. Er ist ein Mushrik. Auch wenn er betet, auch wenn er fastet, auch wenn er La ilaha illallah gesagt hat, er hat sein La ilaha illallah dadurch kaputt gemacht. Ja? Wieso erlaubt man nicht, dass wir darüber sprechen? Ja? Warum? Weil sie wissen, dass La ilaha illallah Narun und Gawiyya ist. Kawi, Mar. Dieser La ilaha illallah ist ein Atombombe. Allah. Starkes Feuer. Wenn man La ilaha illallah einmal im Herzen hat, verlass. Entweder du gehst diesem Herz nach oder du tötest es. Was anderes kann nicht in Frage kommen. Ja? Aber wenn jemand La ilaha illallah nicht versteht, er fastet und betet. Er betet nach Sunnah, aber La ilaha illallah versteht er nicht. Ja? Er hat noch immer Schirk bei sich, subhanallah. Er hat sich von Schirk nicht gereinigt. Versteht ihr mich? Mit so einem kannst du machen jederzeit, wann immer du willst. Du kannst mit ihm alles machen, was immer du willst. Zu jeder Zeit. Ja? Gehen wir so, er geht so. Machen wir das, er macht das. Machen wir so. Warum? Er kennt La ilaha illallah. La ilaha illallah ist dann, was ist das, was dich steuert. Es gibt keine wahre Gottheit, außer Allah, tabarak wa ta'ala. Das, was er offenbart hat. Ja? Das, was er befehlt. Das, was der Prophet, alaihi salam, uns von Allah, tabarak wa ta'ala, überliefert, das ist unser Weg. Und wir wollen keinen anderen Weg. Wer einen anderen Weg möchte, was ist mit ihm? من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين derjenige der sich dem Propheten widersetzt nachdem ihm die Rechtheit und der gerade Weg klar geworden ist der Hack, die Wahrheit was ist mit ihm und folgt einen anderen Weg ويتبع غير سبيل المؤمنين Wer sind die Mu'minin in diesem Fall? Die Sahaba, die Besten, die Gefährten des Propheten. Er folgt einen anderen Weg, nicht den Weg der Sahaba. Heutzutage, die Leute der Shahwa und der Hawa, egal welche Ayah du ihm erwähnst, egal welchen Hadith, er sagt, ja, aber wir sind in unserem Land, wir machen das so. Könntest du dich erinnern, einmal, als wir bei diesem Seminar waren, in dieser eine Moschee, auf der Wand steht ganz groß, Ya Allah, Ya Rasulallah. Und ja, wissen Sie, was das ist? Ja bedeutet Nida. Rufzeichen, rufen. O du! O Allah! O Mohammed! Alayhi salatu wassalam. Sie rufen beide gleichzeitig und haben sie. Was ist da los? Ich sage, das ist offensichtlich ja. Schirk. Offensichtlich Kufr. Dua li ghayrillah. Du rufst jemand anderen, neben Allah. Er sagt, nein, entschuldige, das ist unser Mezheb, unsere Akida. Ich sage, das ist Mezheb Mushrikin. Das hat nichts mit Imam Abi Hanife oder mit Imam Shafi oder mit sonst irgendeinem anderen Imam zu tun. Das ist nicht Akida von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Das ist nicht Akida zu Tawhid. Das ist nicht Akida von irgendeinem der Imame. Er sagt, ja, aber das ist so bei uns so, wir haben das so. Ich sage, was? Macht, was ihr wollt. Unsere Aufgabe ist nur, dass wir euch warnen. Ihr könnt von uns aus ein Kreuz aufhängen. Aber wir werden nicht, weil haben wir die Macht, haben wir wie heißt das, diese Ausführungs... Fähigkeit. Nein. Vollzuglichkeit. Vollzug, Vollstreckung, ja? Wie nennt man das, Barakallahu fikum? Die Exekutive, Barakallahu fikum. Exekutive haben wir nicht. Ja? Wir sind nicht in einem islamischen Staat. Wir sind auch nicht die islamische Polizei. Wir sind was? Wir sind nur die Warner. Wir können nur jemanden warnen und sagen, das ist Haram, das ist Halal. Möge Allah dich recht leiten, mach das nicht, sonst wird dich Allah in Jahannam werfen. Klartext. Weil der Prophet hat mit dem Kuffar Klartext gesprochen. Kul, ja, ihr Kafirun, sag, oh ihr Kuffar. Ja? La a'budu ma ta'budun. Ich bete nicht das an, was ihr anbetet. Ja? So eine schöne Art und Weise, damit ihnen klar ist, dass sie Kuffar sind. قل يا أيها الكافرون زاجنا يا محمد زاجنا أو يا كفار أو يا كفار لا أعبد ما تعبدون ich bete nicht an was ihr anbetet ولا أنتم أعبدون ما أعبد und ihr betet auch nicht das was ich an ihr betet nicht an das was ich anbete so viel zu dem dass jemand kommt und sagt Juden und Christen und die Buddhisten und Hinduisten und Faschisten und was weiß ich was die glauben an Gott. Sie können glauben, so viel sie wollen, sie sind aber trotzdem Ungläubige. Ja? Weil sie jemand anderen anbeten, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Weil der Allah subhanahu wa ta'ala ist der Zeuge dafür. La abudu ma ta'budun. Ich bete nicht an das, was ihr anbetet. Allah bezeugt, dass sie nicht Allah anbeten, sondern den verfluchten Teufel, wa ya sabillah. Ja? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Also wir haben nicht die Möglichkeit, jetzt in eine Moschee zu kommen oder was weiß ich sonst wo und sagen, gib das runter und dass wir uns mit den... Wer hat uns dazu... Haben wir, also wie sagt man das, Befugnis dafür? Nein, wir haben nicht Befugnis dafür. Unsere Aufgabe ist das nicht. Unsere Aufgabe ist, dass wir den Leuten, dass wir sie warnen, dass wir denen sagen, mach's. Wenn wir in einem islamischen Staat leben würden, in einem islamischen Staat, irgendwas passiert, du schnappst dir den und bringst ihn zu Qadi und sagst, ja, Qadi, der hat das und das gemacht. Und der Qadi nimmt ihn und dann schaut er, vielleicht hat er absichtlich, vielleicht unabsichtlich, vielleicht war er Jahil, vielleicht hat er gewusst, das ist nicht deine Aufgabe. Ja? Aber hier ist unsere Aufgabe, dass wir sagen, genau so, wir haben gesagt, das ist Schirk, gibst das weg. Er sagt, nein, das ist unser Messer. Da habe ich gesagt, was? Dann habe ich gesagt, Brüder, geht's nicht mehr in diese Moschee beten. Fertig. Geht's nicht mehr dorthin. Wenn er an die Wand schreibt, ja Allah, ja Mohammed, in der gleichen Zeile, Ja? Halas. Diese Sache ist offensichtlich. La hawla wa la quwwata illa billah. Was ist, wenn du Muhammad alayhi salatu wa salam rufst oder sonst irgendeinen anderen Propheten oder die Malaika, ja Jibril, ja Mika, all das ist Schirk, Kufr billah. Ja? Obwohl alle diese Geschöpfe Allah nahe stehen, was ist dann mit jemandem, mit irgendeinem Wali oder irgendeinem Hodja, der vor 100 Jahren gestorben ist, der konnte auf einem Teppich fliegen über die türkischen Berge, ja? Oder über die ägyptischen, keine Ahnung, Pyramiden. Pyramiden, ne? Subhanallah, Subhanallah. Aber das machen die Leute. Wallah, das machen die Leute. Die rufen falsche Götter, wo Yaza will an Allah. Aywa. Die nächste Fetwa von Abdurrahman bin Hassan und Suleiman ibn Abdillah, rahimahumallahu ta'ala, die sagen, لَكَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ مُشْرِكِ هَذِهِ الْأَزْمَانِ أَجْهَلُ بِاللَّهِ وَبِتَوْهِدِهِ مِنْ مُشْرِكِ الْعَرَبِ وَمَنْ قَبْلَهُمْ. Es ist klar geworden, dass die Mushrikin in unserer Zeit größere Juhal sind als die Mushrikin in der Zeit, also des Propheten, die Mushrikin der Araber und die, die vor ihnen waren. Weil die Mushrikin, die in Mekka gelebt haben, wie waren sie? Kannten sie Allah? Sie kannten Allah. Wenn es große Probleme gab, dann haben sie alle ihre Götter vergessen, haben nur Allah gerufen, weil sie wussten, Allah ist der, der das Leben gibt und den Tod. Er ist der, der heilt. Verstehst du mich? Und durch diese Götzen, sie wollten durch die nur an Allah kommen. Das ist Schirk, das ist der falsche Weg. Aber die in unserer Zeit, sie haben Allah total vergessen. Sie rufen gar nicht mehr Allah. Sie rufen andere Götzen. Es gibt Kuffar, sie glauben Ali wäre Gott. Wallahi. Es gibt Kuffar, sie rufen Hussein. Meine Mutter ist krank, mein Kind ist krank. Oh Hussein, kannst du da was regeln? Oh Hussein, heile mein Kind. Diese Art von Mushrikin sind schlimmer als die Mushrikin in der Zeit des Propheten alayhi salatu wa sallam. Aywa, la hawla wa la quwwata illa billah. Okay, machen wir weiter, inshallah ta'ala. Nächste Fetwa von Suleiman ibn Abdillah, rahimahullah ta'ala, er sagt, inna shahadata Muhammadu Rasulullah. Also wir kommen jetzt zu dem zweiten Teil der Shahada. Über den ersten Teil haben wir jetzt vier Vorträge gesprochen. Über La ilaha illallah. Jetzt eine Fetwa über Muhammadun Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Abduhu wa Rasul. Ich bezeuge. Was bedeutet bezeuge? Ich stehe als Zeuge. Wenn du dein Zeugnis abgibst beim Gericht, sagen wir mal, oder vor den Menschen. Was bedeutet? Du sagst, ich stehe als Zeuge. Ich bezeuge. Ich bin Shahid, dass das so und so ist und nicht anders. Ich lüge nicht. Ich sage die Wahrheit. Und ich sage das, was ich wirklich glaube. Und ich sage das, was in meinem Herzen ist. Ich bin nicht heuchlerisch oder sowas, sondern ich sage offensichtlich das, was ich in meiner Brust trage. Und das ist, Ashhadu anna Muhammadu Rasulullah. Ich bezeuge, dass Muhammad alayhi salatu wasalam, Diener und Allahs Gesandter und Diener ist. Wenn jemand reinkommt, ihr muss nicht gucken, wer das ist. Ist egal, wer kommt. Wenn ihr wegguckt und wieder zurückguckt, wo bin ich stehen geblieben? Versteht ihr mich? Nicht umdrehen. Okay? Wenn ihr euch umdreht, dann verliert ihr den Faden und dann wisst ihr nicht, wo ihr seid. Inna shahadata Muhammadu Rasulullah tatadammanu حق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد ورسول صادق لا يكذب بل يطاع ويتبع لأنه المبلغ عن الله تعالى. Wenn du bezeugst, dass Muhammad صلى الله عليه وسلم der Gesandte Allahs ist, was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Recht des Propheten, also du bezeugst, dass das Recht des Propheten was ist? Dass er ein Diener ist, ein Abd, ein Sklave Gottes, ein Knecht Gottes ist, der nicht angebetet wird. Er ist selber ein Abd. Wie kann man ihn Ibadah machen? Er ist selber ein Abd. Wie kann man ihn anbeten? Er ist selber der, der jemanden anbetet und das ist Allah. Wie kannst du dann ihn anbeten? Man darf nur den anbeten, der anbetungswürdig ist. Dem, den alle verpflichtet sind anzubeten. Die Menschen und die Dschinn und die Malaika. Ja? Und sogar die Jemadat, die Berge und Tiere, alle machen das wie ich. Nur der Mensch ist wirklich so dumm, sich von Allah abzuwenden. La hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Also du bezeugst, wenn du sagst, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, dass der Prophet, dass er der Diener Allahs ist, ja? Und dass er nicht angebetet wird. Und dass er ein Gesandter Gottes ist, der die Wahrheit spricht und dass man ihn nicht verleugnen darf. Wenn du sagst, Muhammad Rasulullah, ich bezeuge, dass Muhammad Rasulullah ist, das bedeutet, alles, was er sagt, ist wahr. Alles, was er uns überbracht hat von Allah, ist wahr. Und ich glaube hundertprozentig an das und ich zweifle nicht an das. Das ist keine Lüge, das ist Wahrheit. Okay? Dritte Sache. Wenn Yuta'a wa Yatabia soll, auf der Hand, es wird ihm, du gehorchst ihm und folgst ihm. Wenn du sagst, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ich bezeuge, dass Muhammad a.s.w. der Gesandte Gottes ist, aber du gehorchst ihm nicht. Er sagt dir, mach das nicht, du machst es. Mach das, du machst es nicht. Ja? Er geht diesen Weg, du gehst den anderen Weg. Dann bist du kein Muslim. Deine Shahada wird nicht akzeptiert. Deine Shahada ist falsch. Du lügst nur, wenn du sagst, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Wer ist dein Prophet? Ja? Alle kommen, Muhammad. Ha, was du nicht sagst. Wieso siehst du dann aus wie Michael Jackson? Ja? Wer ist dein Prophet Muhammad? Wieso siehst du dann aus wie Adolf Hitler oder keine Ahnung wer? Wenn Muhammad a.s.w. dein Rasul ist, wieso siehst du dann nicht aus wie er? Wieso folgst du ihm nicht in dieser Sache? Wieso versuchst du nicht so zu sein wie er? In seinem Glauben, in seinem Achlag, in seinem Benehmen, in seinem Aussehen. Ja? Dass du wie Rasul bist, äußerlich und innerlich im Herzen wie Rasul a.s.w. Wenn du sagst, er ist mein Prophet, wieso bist du dann nicht wie er? Allah will dir nicht irgendeinen auswählen, der irgend so ein, keine Ahnung, so ein Abfall, sondern Allah hat auf die Menschheit geguckt, der Baraka wa ta'ala. Hat auf die Menschen geguckt. Dann hat er den Besten auserwählt, den es jemals gab unter den Menschen. Muhammad, alayhi salatu wa salam. Ihn hat er auserwählt, dass er diese Risala trägt. Dass er, subhanallah, der Prophet, alayhi salatu wa salam. Barakallahu fikum. Allahs Gnade zu uns ist, dass wir diese Risala nicht bekommen haben. Alhamdulillah. Wer hätte von uns standgehalten? Wer von uns stark, die Risala von Allah zu nehmen, mit Kraft und sie zu tragen und gegen die ganze Welt zu kämpfen, der ganzen Welt Krieg zu erklären, dass du sagst, oh ihr Leute, ihr seid alle Ungläubige und ihr kommt alle in Jahannam, außer der mir folgt. Wer hätte das von uns gesagt? Wir sagen es jetzt, warum? Weil wir sind, alhamdulillah, viele. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns seine Unterstützung gegeben. Ja? Und wir wissen, wenn wir sterben, wird es trotzdem dort jemanden geben, der diese Religion, diese Flagge weiterträgt. Weil Allah hat versprochen, er wird diese Religion beschützen. Aber der Professor, der war alleine. Alleine, ganz. Er hatte keine Unterstützung. Menschen waren alle gegen ihn. Er kommt vor Kaaba und verkündet die Botschaft. Ohne Wenn und Aber. Subhanallah. Der Mutigste, der Tapferste, der Beste. Gibt es jemanden, Barakallahu fikum, der besser ist als Rasulullah? Nenn mir einen Schauspieler oder Sportler oder Sänger oder Künstler oder irgendein Politiker, der schöner war als Prophet, wenn wir äußerlich, also wenn wir uns so die Muslime heute anschauen, die sehen alles andere als dem Propheten ähnlich. Ja? Gibt es irgendeinen, der schöner ist als Rasul? Du magst diesen Sänger. Ist dieser Sänger besser als der Prophet? Im Aussehen, wir reden nicht vom Glauben. Ja? Oder dieser Sportler, der so gut kämpfen kann oder ringen kann oder Fußball spielen oder sonst irgendwas. Ja? Ist der besser als Prophet? Nur das will ich wissen. Wenn du sagst, natürlich wirst du sagen, wenn du sagst ja, dann gibt es keine Diskussion mehr. Sagen wir, Zwangsjacke und ab in die Zelle. Da war's. Aber wenn du sagst, nein, der Rasul war besser, ist besser, zweifellos, dann sage ich, Allahu Akbar. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Wollt ihr denn das, was schlecht ist, was niedrig ist, mit dem eintauschen, was gut ist? Ja? Du bezeugst, dass der Prophet der Bessere ist, dass er der Beste ist, aber du folgst trotzdem diesen Iblis, diesen Shaitan, du folgst diesen Sportler, diesen Schauspieler, diesen Sänger, diesen Politiker und so weiter und so weiter. Bezeugst aber, dass der Prophet besser ist. Das ist dein Argut. Du lügst. Wir glauben dir nicht. Wir glauben dir nicht. Verstehen Sie mich, Barakallahu fikum? Das ist eine Sache. Jeder muss, inshallah ta'ala, diese Sache sich. Glauben wir dem Propheten alles, was er sagt? Ja, und verleugnen nichts von dem. Wenn jemand zum Beispiel, der Prophet sagt, eines Tages wird Dajjal kommen. Das ist ein Mann, ja, von also unserer Spezies sozusagen. Ein Auge ist von, bei ihm verstümmelt. Mit dem anderen kann er sehen. Zwischen seinen Augenbrauen steht Kafir. Er hat eine platte Nase, ist sehr haarig, ist muskulös. Er kann einen Menschen mit Allahs Erlaubnis zum Leben erwecken. Er kann sagen, dass es regnet und es regnet. Alles mit Allahs Willen. Nicht er ist der, der das macht, sondern das ist eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er wird die Kuffar anführen im Kampf gegen die Muslime. Gegen und dann wird Jesus a.s. vom Himmel kommen. All das erzählt dir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja? Wenn du sagst, ich glaube das nicht. Bismillah. Hey. Wenn du sagst, ich glaube das nicht, was ist denn mit dir? Du sagst, ich glaube nicht, dass dieser Dajjal kommt. Ich sage, ja Habibi, der Rasul sallallahu alaihi sagt das. Schau, wir haben eine Überlieferung, die Sahih ist, ohne Meinungsverschiedenheit. Er sagt, ja, das ist, ich weiß, dass er das gesagt hat, aber ich glaube nicht, dass das wahr ist. Er wollte damit was anderes. Er wollte sich den, wie sagt man das, die politische Macht, wollte er sich festigen und an sich reißen, meinst du? Er tut das auf seine eigene Art und Weise interpretieren. Also du glaubst nicht, dass das, was der Professor sagt, dass Dajjal kommen wird? Er sagt, nein, ich glaube nicht, dass es kommt. Es gibt eine Gruppe bei uns, die sagen, Dajjal ist diese Fernseher von heute. Das ist falsche Interpretation. Aber nein, die haben die Hadithe so interpretiert. Das sind Johal. Man kann sie mit ihrem. Es gibt so dumme Leute. Aber das sind schon Jahre, das ist schon eine falsche Meinung. Und denen muss man in Shabbatella das erklären. Ja, die sagen nicht, wir glauben dem Propheten nicht. Die sagen, ja, oh ja, wir glauben, dass das passieren wird. Aber damit ist nicht ein Mensch gemeint, sondern Fernsehen, weil er nur ein Auge hat. Das ist nur ein Auge, weil der Prophet sagt, der Dajjal wird in jedes Haus reinkommen. Genau wie Fernsehen ist nur ein Auge, kommt in jedes Haus. Die haben das falsch verstanden, das sind Jahre. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber der sagt, ich glaube nicht, dass das, was der Prophet ist, zweifellos Kufr. Und auch irgendwas anderes. Versteht ihr mich? Wieso wurde Abu Bakr mit dem Spitznamen Siddiq ausgezeichnet? Ja? Wieso? Also was ist Siddiq? Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, der ehrlich und wahrhaftig und der Wahrheit Liebende. Er hat dem Prophet alles geglaubt, was er gesagt hat. Ja? Der Prophet kommt vor die Muschikin und sagt, in der Nacht wurde ich von Mekka nach Palästina gebracht, zum Masjid al-Aqsa. Und dann von Masjid al-Aqsa in den Himmel erhoben. Und dann habe ich das gesehen und das und die Propheten und dies. Und mir wurde das Gebet befohlen und so weiter und so weiter. Und erzählt das den Kuffar, den Muschikin, die ihn sowieso nicht glauben. Und die konnten es kaum erwarten, dass sie so etwas Unglaubwürdiges hören. Und sie rennen sofort zu Abu Bakr, der nicht in Mekka war. Er kam gerade nach Mekka. Sie sagen zu ihm, hörst du, was dein Freund sagt? Du glaubst ihn, er wäre der Prophet Gottes. Er sagt, er hat das gesehen und das und das und das und das. Abu Bakr sagt, hat er das wirklich gesagt? Sie sagen, ja, er hat das gesagt. Er sagt, dann stimmt das auch. Was? Dann stimmt das, dann ist das so. Und was ist mit uns? Wir sagen, Muhammad Rasulullah, Muhammad ist unser Gesandter. Wieso machst du dann nicht das, was er dir befehlt? Subhanallah. Ja? Wieso machst du nicht das, was Allah subhanahu wa ta'ala, das, was der Prophet dir befehlt? Wenn der Prophet dir etwas befehlt, dann ist das was? Pflicht. Al-Amr yaqtadi wujub. Der Befehl bedeutet wajib, du musst es machen. Ja? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa atiyu Allah wa rasulahu. Na, das ist eine andere Ayah, barakallahu fikum. La la. La la, barakallahu fikum. Die Ayah lautet, ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله. Und derjenige, der sich, derjenige, der dem Propheten gehorcht, gehorcht auch Allah tabaraka wa ta'ala. Der dem Propheten gehorcht, der gehorcht auch wem? Allah subhanahu wa ta'ala. In einer anderen Aya, la hawla wa la quwwata illa billah, in Surah Ali Imran, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قل أطيع الله ورسوله. قل أطيع الله ورسول. Sag, gehorcht Allah und seinen Propheten. Was ist dann? فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Wenn sie sich aber abwenden, wenn sie also sagen, nein, nein, wir wollen nicht Allah und seinen Propheten gehorchen, was sagt Allah? فإن الله لا يحب الكافرين. Allah liebt nicht die Kuffar, die Ungläubigen. Subhanallah. Das ist jetzt mit dem, der sagt, La ilaha illallah, aber er will nicht Allah gehorchen. Er will machen, was er will. Er will nicht Muhammad a.s.w. gehorchen. Er will machen, was er will. Was ist Allahs Botschaft an so einem? فَإِنَ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Allah liebt nicht Kuffar. Fertig. Die Diskussion ist zu Ende. Versteht ihr mich? Deswegen, unsere, also diese, dass wir La ilaha illallah erklären, also dass wir die Schahada erklären, dass wir den Tawhid erklären, das ist hauptsächlich für die Leute, die sagen, wir sind Muslime, wir glauben an Allah. Aber wenn man wirklich hinguckt, dann sieht man, die sind schlimmer als die Muschrikin in der Zeit des Propheten a.s. Und das ist traurig. Aber für die, wir haben sehr oft gesehen, dass Christen, Wallahi, und wir zweifeln nicht an das, und das ist derjenige, den Allah subhanahu wa ta'ala mit dieser Sache ausgezeichnet hat, er soll froh sein, Wallahi, das ist der glücklichste Tag in seinem Leben. Welche Personen sind das? Ein Jude oder ein Christ, der Islam angenommen hat und La ilaha illallah versteht und danach handelt. Er ist besser als jeder Türke, jeder Afghane, jeder Araber, jeder Bosnier, jeder Albaner, jeder Tschetschener, der nicht nach La ilaha illallah lebt. Dieser Christ ist besser als alle diese Menschengruppen, die nicht nach La ilaha illallah leben und sagen, ich bin Ägypter, ich bin Jazairi, ich bin Pakistaner, ich bin Afghaner, ich bin sogar Peshtu, ha? Nicht nur gerne Afghaner, sondern Peshtu. Was nützt das, wenn du nicht nach La ilaha illallah lebst? Aber dieser Österreicher, dieser Franzose, dieser Deutsche hat La ilaha illallah angenommen, mit Kuba, mit Kraft, und er lebt danach, er ist besser als du. Ja, aber ich bin Saudi. Pech gehabt, noch schlimmer. Noch schlimmer. In einem Land von Ulema und von Duat, und du kennst La ilaha illallah nicht. Wallahi, ein österreichischer Muslim ist besser als ein saudischer Jahil, der La ilaha illallah verleugnet und sich von La ilaha illallah abgewendet hat. Ja? So viel zu dem, was weiß ich, dass jemand kommt, Nationalismus hin und her. Zählt hier überhaupt nicht mehr. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wir erwähnen inshallah ta'ala noch das. Aywa. Falahu, alayhi salatu wa salam, mansib al-risala, wa tabliq anillah, والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إذ هو لا يحكم إلا بحكم الله ومحبته على النفس والأهل والمال والوطن وليس له من الإلهية شيء بل هو عبد الله ورسوله. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was hat er? Was sind seine Eigenschaften? Was ist das Besondere an ihm? Erstens, Allah hat ihn mit der Offenbarung hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala bevorzugt, vertraut gemacht. Er hat ihn ausgewählt, dass er die Offenbarung von Allah zu uns überbringt. Wa tabliq anillah. Und er ist der Überbringer, der Überlieferer von Allah an uns. Alayhi salatu wassalam. Wal hukmu bayna nasi fima ikhtalafu fi. Und seine Aufgabe ist, dass er zwischen den Leuten richtet, in den Sachen, in denen sie sich uneinig sind. Wir streiten. Wer ist der zwischen uns richtet? Rasulullah. Ha? Wenn wir uns streiten, wer ist der uns sagt, okay, mach's so, du bist in Hak und du bist auf Batil, du hast recht und du bist falsch. Wer ist das, der das macht? Rasulullah. Wer sagt das? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Wenn ihr euch irgendwo uneinig seid, du kommst und sagst, Bart darf man rasieren. Und ich sage, Bart darf man nicht rasieren. Und du sagst, nein, beten muss man nicht, um Muslim zu sein. Ich sage, ohne Gebet bist du kein Muslim. Ja? Und so weiter und so weiter. Das sind nur zwei halt, Beispiele, die mir gerade eingefallen sind. Ja? Wer soll zwischen uns richten, wer falsch ist und wer richtig ist? Allah sagt, wenn ihr euch irgendwo uneinig seid, dann kehrt zurück zu Allah. Diese Frage, bei der ihr euch uneinig seid, kehrt zurück zu Allah und zu seinen Propheten. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wenn ihr wahrhaftig, wenn ihr wahrlich an Allah glaubt und an das jüngste Gericht, glaubst du an das jüngste Gericht? Glaubst du an Yawmul Qiyamah? Sicher, ich glaube schon. Glaubst du an Allah? Ja. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wenn ihr an Allah glaubt und an das jüngste Gericht, dann werden wir zu Allahs Gesetz zurückkehren bei unseren Uneinigkeiten. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Das ist die Aufgabe vom Propheten, dass er unter den Menschen mit, dass er unter den Menschen richtet. Weiter. Idh huwa la yahkum illa bihukmillah. Weil er richtet nicht unter den Menschen und regiert mit nichts anderes außer mit Allah subhanahu wa ta'ala Gesetz. Er richtet damit. Er hat nicht dieses Gesetz selbst erfunden, so wie Kuffar das machen. So wie das Kuffar in unserer Zeit machen. Die heißen vielleicht Husni und was weiß ich, Butterflika oder was weiß ich, wie die heißen, diese ganzen Präsidenten und Herrscher. Ja? Wie? Recep. Gaddafi. Wie auch immer, diese ganzen Tawarik. Ja? Mit was regieren sie? Mit Hukm von Allah? Nein, mit ihren eigenen Hukm, was sie sich selbst erdacht haben. Jahiliyyah, das ist dieser Schirk, große Schirk. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa mahabbatuhu ala nafsi wal ahli wal mali wal watan. Und du musst den Propheten mehr lieben als dich selbst und als deine Familie und mehr als dein Vermögen, und du musst ihn mehr lieben als dein Watan, als deine Heimat. Was bedeutet Watan, Heimat? Du musst den Propheten mehr lieben als deine Heimat. Du musst bereit sein, zum Propheten Hijra zu machen. Und du musst bereit sein, deine Ehre zu verlassen. Du musst bereit, deine Familie zu verlassen. Dein Vermögen zu verlassen. Deine Heimat zu verlassen. Du verlässt Mekka und gehst zum Propheten nach Medina, machst Hijra. Ja? Verstehst du mich? Barakallahu fikum. Eines Tages wird Allah subhanahu wa ta'ala und seine Gnade erweisen. Und das Gesetz Mohammeds, alayhi salatu wassalam, wird irgendwo an einem Fleck dieser Welt regieren. Und dann wirst du auf Probe gesetzt. Gehst du zum Propheten alaihi salatu wassalam, zu seinem Gesetz, oder bleibst du in Mekka unter den Muschrikin weiterleben? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa laysa lahu min al-ilahiyyati shay. Und der Prophet hat nichts von Gottes Eigenschaften. Er hat keine Ilahiyya bei sich, keine Gottheit, dass er irgendeine Eigenschaft Gottes hat. Nein. Bal huwa abdullah wa rasuluhu, sondern er ist Allahs Knecht, Allahs Diener und sein Gesandter. Alayhi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Wer war das jetzt? Das war Sulaiman ibn Abdullah, rahimahullah ta'ala. Möge Allah mich.